SWR 2. Vor Mitternacht. Was geht's? Was machst du hier allein? Sag nicht. Ich habe was für dich. Hast du was für mich? Das ist wohl nichts Neues. Kommen Sie. Kommen Sie, meine liebe Jeanne. Wenn diese Herzlose die Stirn hat, ohne Sie in die Aufführung zu gehen. Sie hat gemeint, ich sei zu empfindlich. Ich würde es nicht aushalten. Ja, eine schöne Ausrede, um keine 50 Franc ausgeben zu müssen. Ja, schon, aber man wird uns erwischen. Ach was, ich kenne den Tourdenel ganz genau. Beeilen Sie sich, damit wir wenigstens noch den letzten Akt sehen. Die uralte Zitadelle von Sisteron lag grau und zerklüftet in der Julinacht. Hoch oben auf den Wellen flatterten die Fahnen im ewigen Nordwind. Doch die unüberwindbaren Mauern der Festung, die Provence und Dauphiné einst streng voneinander trennte, dienten nur noch als stimmungsvolle Kulisse für ein mittelalterliches Paris. Na, was sagen Sie, meine liebe Jeanne? Hier oben haben wir die besten Logenplätze. Dort unten, in dem Baldachinbett, das ist Marguerite von Burgund. Und der Mann zu ihren Füßen, in dem pistaziengrünen Kostüm, das ist ihr Liebhaber. Leider aber auch ihr Sohn. Mein Gott! Tod unter der Glycinie. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnon. Kommissar LaViolette, das ist ja eine Überraschung. Was machen Sie denn in Sisteron? Eigentlich wollte ich mir nur die Aufführung ansehen, Herr Kollege. Jedenfalls hatte ich wirklich nicht vor, in Ihrem Revier zu wildern, Vio. Aber wie es jetzt aussieht? Ein Unfall ist jedenfalls mit Sicherheit auszuschließen, Kommissar. Und, was tippen Sie, Vio? Selbstmord. Ich weiß nicht, Vio. Wenn sie vorhatte, sich umzubringen, hätte sie sich auch in die Durance stürzen können oder 20 Schlaftabletten nehmen. Und wenn ihr der Gedanke ganz spontan während der Aufführung gekommen ist, sie könnte es als eine Art Aufforderung verstanden haben. Meinetwegen. Aber der Schrei, den sie ausgestoßen hat. Ich habe diesen Schrei gehört, Vio. Er drückte nicht nur Angst oder Bedrängnis aus. Es schien, als enthielte er auch etwas wie Verwunderung, genau. Eine ganze Portion Verwunderung. In diesem Moment hatte LaViolette das Gefühl, dass jemand unter ihnen war, der nicht dazugehörte. Zu den Gendarmen, den Experten vom Erkennungsdienst, den verstört herumstehenden Mitgliedern der Schauspieltruppe. Entschlossen steuerte er auf einen Bogen zu, der die Theatermauer unterbrach. Bio folgte ihm. Was haben Sie hier zu suchen? Ich warte darauf, dass Sie mir Fragen stellen. Oh ja. Hast du denn was zu sagen? Eigentlich nicht. Aber dann habe ich hier was von Selbstmord gehört und da dachte ich... Hast du was gesehen? Ich habe zwei Schatten gesehen. Aha. Und wo? Im Teufelsturm da oben. Was hast du da gewollt? Vögeln. Vögeln. Und mit wem, wenn man fragen darf? Mit meiner Freundin. Was glauben Sie denn? Wir waren erst in der Vorstellung, aber das hat uns gelangweilt. Also sind wir hoch in den Turm. Ich habe auf dem Stein gegenüber vom Eingang gesessen. Sie war auf mir. Ich hatte die Augen offen. Über ihre Schulter konnte ich den ganzen Wehrgang überblicken. Und da habe ich gesehen... Es war stockdunkel. Die Scheinwerfer haben Licht nach oben geworfen. Davor haben sich die Gestalten abgezeichnet. Gestalten? Ja, zwei, habe ich doch gesagt. Und hast du sie erkannt? Die eine war die Tote. Wieso bist du da so sicher? Jeanne, die kennt doch jeder hier. Sie ist der Fußabstreifer von Madame Gobert. Und die zweite Gestalt? Keine Ahnung. Wenn du diese Jeanne erkannt hast, wirst du uns doch irgendwas über den anderen Menschen sagen können. Nein, er war von oben bis unten in irgendwas eingehüllt. Keine Ahnung in was. Ich dachte, es wäre ein Schauspieler. Ein Mann? Kann ich nicht sagen. Groß, klein? So mittel. Aber dunkler als Jeanne. Schwärzer und irgendwie glänzend. Als wäre er nass. Mehr weiß ich nicht. Jedenfalls waren sie zu zweit. Also doch ein Verbrechen. Oder doch ein Unfall. Und Jeannes Begleiter ist geflüchtet, um sich Ärger zu ersparen. Sie denken an ein Stelldichein, Vio? Ach Gott. Wie ich die gute Jeanne kenne, ist es eher unwahrscheinlich. Sie war untadelig, pünktlich, zuverlässig, ja. Madame Gobert hätte sie sonst auch gar nicht geduldet. Sie hatte immer sehr kurz gehalten, glaube ich. Seine Schönheit war sie auch nicht gerade. Nein, so ein richtig spätes Mädchen. Madame Gobert hat sie aus Nächstenliebe aufgenommen, soviel ich weiß, als Jeannes Mutter starb. Jeanne war damals noch ein Kind und seither hat sie sich um ihre behinderte Tante gekümmert. Ich verstehe. War sie als Erbin eingesetzt? Immerhin. Ein denkbares Motiv. Geld ist immer ein Motiv. Soweit ich weiß, gibt es nur zwei Verwandte. Die Cousine von Madame und das Mädchen eben. Bleibt jetzt nur noch die Cousine. Auch wenn Sie für Sisteron zuständig sind, wer hat Sie eigentlich hierher in die Zitadelle gerufen, Vio? Niemand. Wir waren unterwegs, um die arme Jeanne zu suchen. Madame Gobert hatte die Gendarmerie alarmiert, als sie von der Theatervorstellung nach Hause kam. Sagen Sie, diese Madame Gobert, das ist nicht zufällig eine große, rothaarige Frau im Rollstuhl? Ja, genau. Sie war offenbar einmal eine sehr schöne Frau. Ich kenne einige, die zutiefst bedauern, dass sie im Rollstuhl sitzt. Darüber hinaus ist sie hier in Sisteron sowas wie eine Respektsperson. Und dekoriert für Verdienste in Resistance. Woher wissen Sie das? Sie saß neben mir heute Abend. Irgendetwas war mir an ihr aufgefallen. Und es lässt mich nicht wieder los. Zwischen Daumen und Zeigefinger spielte La Violette mechanisch mit dem Beweisstück, dass er eigentlich den Experten des Erkennungsdienstes hätte aushändigen müssen. Einer kleinen Nadel, auf der einen Seite wie ein Haken gebogen, auf der anderen spitz und scharf. Er hatte sie in Brusthöhe aus dem Pullover der Toten gezogen. Sie und Ihre Details, Kommissar. Daraus werde ich wohl nie so ganz schlau werden. Fahren Sie mit uns? Das Theater war wie ausgestorben. Jenseits der Festungsmauer hörte man den Wind in den hohen Tannen des Friedhofs. Statt zum Wagen zu kommen, streifte La Violette bereits wieder durchs Gelände, offensichtlich bereit, jedes Grasbüschel in Augenschein zu nehmen. Und als er sich plötzlich bückte, wusste Vio, dass seine Hartnäckigkeit auch diesmal belohnt worden war. Was soll das sein, Kommissar? Sehen Sie doch. Eine Visitenkarte. Gilbert Valory. Eine Visitenkarte mit Goldrand, die Ecken abgerundet, 7x4 Zentimeter, schätze ich. Sehen Sie das Vergissmeinnicht hier links oben in der Ecke? Ich bin ja nicht blind, Chef. Gilbert Valory. Zwei deutlich erkennbare kleine Löcher, kaum einen Zentimeter voneinander entfernt, erregten La Violettes Aufmerksamkeit. Er ließ sich auf einem Mäuerchen nieder. Aus seiner Brieftasche fischte er die ominöse Nadel, die er vom Pullover der armen Jeanne zurückbehalten hatte. Er hielt die Karte ins Licht und führte die Nadel ins erste Loch, dann ins zweite, langsam und ohne jede Gewalt. Bevor Ihre Gendarmen der Sache nachgehen, Vio, lassen Sie mich einen winzigen Versuch machen, dieser Gilbert Valory auf die Spur zu kommen. Was können wir für Sie tun, Herr Kommissar? La Violette hatte eine ganze Weile vor dem Haus Gobert gestanden und zur Terrasse hinaufgesehen, die sich unter einer üppigen Glycinie verbarg. 10 Meter tiefer, in einem Loch, in einer schmalen Gasse wurzelnd, hatte sie Jahre dafür gebraucht, zum Sonnenlicht emporzuklettern. Doch dann hatten sich ihre Äste über den gesamten Eisenbogen ausgebreitet, der sich unter ihrem Gewicht bereits nach innen bog. Jetzt stand La Violette selbst unter der Blütenfülle und ihm wurde fast schwindelig von dem süßen Duft, den die ungeheure Pflanze verströmte. Die Herren von der Gendarmerie haben uns doch nun schon mehrfach befragt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihnen noch irgendetwas Neues mitteilen könnten. Sie sind... Evangeline Pecou, meine Cousine. Erkennen Sie das hier, Madame Gobert? Eine Nadel? Ja, eine Nadel. Haben Sie die vielleicht irgendwo schon mal bemerkt, Madame Gobert? Was für eine Antwort erwarten Sie auf eine solche Frage? Großer Gott, eine ganz normale Nadel. Vielleicht hat man sie mal benutzt, um Geldscheine zusammenzuheften. Aber wann sollte Jeanne an ein Bündel Geldscheine gekommen sein, aus dem sie diese Nadel hätte ziehen können? Haben Sie Jeanne je zur Bank geschickt, um Geld für sie abzuheben, Madame Gobert? Niemals. Rogerin schickt immer mich zur Bank, nicht wahr, Rogerin? Gewiss. Wenn Ihnen zu der Nadel nichts einfällt, vielleicht wissen Sie was über dieses Kärtchen hier. Ich fand es ganz in der Nähe der Stelle, wo Jeannes Leiche lag. Kennen Sie oder kannten Sie jemanden namens Gilbert Valory? Nein. Gilbert Valory, sagen Sie? Nie gehört. Schade. Dann werden wir den Namen über Presse und Rundfunk verbreiten müssen. Und Sie meinen, diese Karte war an der armen Jeanne festgemacht? Ja. Und ich glaube nicht, dass der Mörder diese Etikettierung aus purem Jux vorgenommen hat. Die Tat eines Irren. Möglich. Aber selbst dann hätte die Karte irgendeinen Bezug zu seiner Zwangsvorstellung. Ach ja? Und welchen? Eines Tages werden wir das wissen, Madame Picou. Am Abend des Abschlusskonzerts, der Nuit de la Citadelle, der Burgfestspiele von Sisteron, stellte sich La Violette an der Schlange vor der Kasse an. Dann jedoch kehrte er dem Eingang entschlossen den Rücken. Nicht weit entfernt kannte er nämlich ein Plätzchen, wo er ganz allein und ungestört zuhören konnte. Als der Beifall losbrach und die Scheinwerfer wieder angingen, huschte eine unbestimmbare Gestalt, eingehüllt in ein dunkles Kleidungsstück, das leicht schimmerte, an ihm vorüber. Und bevor er sie genauer ins Auge fassen konnte, war sie in der Nacht verschwunden. Hallo? Hallo Sie? Ich bin Simon. Haben Sie heute Nachmittag bei mir angerufen? Ich? Nein. Wie kommen Sie darauf? Jemand hat mich heute Nachmittag angerufen und sich hier mit mir verabredet. Eben ist jemand hier gewesen. Ist er weg? Offenbar. Aber Sie haben gesagt, jemand hat mich angerufen. Sie kannten Ihren Gesprächspartner also nicht? Nein, überhaupt nicht. Wieso? Und Sie hatten keine Bedenken, sich so mir nichts, dir nichts um 11 Uhr nachts an diesem einsamen Ort zu verabreden? Aber nein. Wohin ich auch gehe, der liebe Gott ist bei mir. La Violette musterte das Mädchen von Kopf bis Fuß. Flache Schuhe, ein beige-brauner Rock, eine billige weiße Hemdbluse, ein Büstenhalter, der einen kräftigen Busen verlässlich festzurrte, das Gesicht offen und ungeschminkt. Außerdem war ich sowieso in Sisteron. Warum sollte ich das Paket nicht gleich mitnehmen? Ich bin mit dem Rad. Was für ein Paket? Kleider. Für das katholische Hilfswerk. Deshalb hat er ja auch angerufen. Er sei ein Freund der Schwestern Romans und habe einen Haufen Wäsche für mich. Und dass er bei dem Konzert sei und ob ich die nicht direkt hier abholen könnte. Die Schwestern Romans? Ich treffe sie jeden Freitag in der Arche zum Gebet. Deshalb habe ich ja ihre Bitte auch nicht abschlagen können. Bloß ihre Freundin, die ist ganz schön schwierig. Man darf natürlich nicht vergessen, dass sie behindert ist. Ach, wer ist denn diese Freundin? Madame Gobert. Es sollte natürlich nur für eine Weile sein, bis sie wieder jemanden gefunden hat. Aber sie? Sie hat mich glatt nach Hause geschickt. Vielen Dank, meine Teure, aber ich habe schon jemanden im Auge. Eine Raymond Carême. Haben Sie vielen Leuten von Ihrem Treffen mit Madame Gobert erzählt? Na, Sie stellen ja komische Fragen. Hören Sie, Mademoiselle. Simon? Ja? Da alle Fragen, die ich Ihnen gleich stellen werde, komisch sind, stelle ich mich besser vor. Kommissar La Violette. Was denn? Sie sind von der Polizei? Puh! Also einen Kommissar habe ich mir immer ganz anders vorgestellt. Wer wusste, dass Sie heute Abend vorhatten, Madame Gobert aufzusuchen? Was weiß ich? Halb Sisteron, nehme ich an. Und nachdem Sie mit Madame Gobert gesprochen haben, haben Sie sich da noch mit jemandem unterhalten? Wusste jemand, dass Sie sich nicht einig geworden sind? Nein, ich bin direkt hierher gefahren. Und Sie haben nur mit ihr gesprochen? Nur mit ihr. Und mit Ihrer Cousine, Evangeline, aus Ribier. Ich werde kein Risiko eingehen, Mademoiselle Simon. Das grüne Auto dort drüben, das ist meins. Der Kofferraum ist groß genug, Sie verstauen Ihr Rad und ich bringe Sie nach Hause. Aber das ist doch Unsinn. Es sind nur ein paar Kilometer und außerdem habe ich Ihnen doch gesagt... Dass der liebe Gott mit Ihnen ist richtig, aber für den Fall, dass er mal einen Augenblick lang nicht richtig hingucken sollte, bringe ich Sie jetzt heim zu Papa. Ab ins Auto, Mademoiselle. Was Sie nicht sagen, La Violette, Sie können den Mörder beschreiben? Er sah genauso aus, wie der Junge ihn geschildert hat. Ach was? Er hat gesagt, dunkler als Jeanne und irgendwie glänzend. Heute Abend im Park. Das war auch dunkel und hat auch geglänzt. Ein Briefträger, habe ich gedacht. Und eine Kapuze hatte er auch auf dem Kopf. Ja, aber die Briefträger tragen doch schon eine Ewigkeit keine solchen Regenmäntel mehr. Das ist eine seltsame Geschichte. Genauso seltsam wie die Tatsache, dass keine der beteiligten Personen ein ordentliches Alibi hat. Praktisch alle, mit denen die arme Jeanne zu Lebzeiten verkehrte, könnten sie umgebracht haben. Sie haben ihren Bekanntenkreis bereits überprüft? Das war schnell gemacht. Nur eben... Wir müssen das Motiv finden, Vio. Beten wir zu Gott, dass es eins gibt. Mitte November traten die Ermittlungen immer noch auf der Stelle. La Violette war in sein Heimatstädtchen Digne zurückgekehrt, als ein zweites Verbrechen den Kommissar zurück nach Sisteron rief. Immerhin. Diesmal hat das Schild gehalten. Wir haben nicht nur die Nadel gefunden, die Karte war noch dran. Er betrachtete die beiden Kärtchen mit den abgerundeten Ecken und den vergoldeten Schnittkanten. Unter dem Vergissmeinnicht-Sträußchen war in blauen Buchstaben der Name Gilbert Valory aufgedruckt. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Menschen befragt. Niemand, absolut niemand hat jemals von einer Gilbert Valory gehört. Weder in Sisteron, noch im Departement, noch sonst wo. Sie ist nirgends gemeldet. Sie ist nicht einmal geboren. Und ich wette, mindestens 200 Leute in Sisteron wissen, wer Gilbert Valory ist. Oder war. Nur, bei Jeanne waren sie bloß misstrauisch. Jetzt werden sie Angst haben. Es wird immer schwerer, irgendwo einzuhaken. Gibt es irgendwelche Einzelheiten bezüglich der Toten? Raymond Carême, Dienstmädchen, vorbestraft. Hat 3 Monate gesessen wegen Zechprellerei und Scheckbetrug. Sie hatte erst vor ein paar Wochen ihren Dienst bei Madame Gobert angetreten. Sie wurde erschlagen. Wir sind leider gezwungen, wegen Gilbert Valory einen Zusammenhang zwischen dem Mord an Jeanne und ihr herzustellen. Und auch Madame Gobert können wir nicht außer Acht lassen. Sie genießt ein hohes Ansehen. Eine ihrer Schwestern wurde von den Deutschen erschossen. Sie selbst ist aus Saint-Vincent-les-Fort geflüchtet. Hat die Résistance hier in der Gegend erst richtig auf Touren gebracht. Alle Männer lagen ihr zu Füßen. Ist sie beliebt hier in Sisteron? Da wird sich niemand zu äußern. Weshalb ist sie behindert? Angeblich ein Unfall. Fragen führen nur dazu, dass sie sich in der Präfektur beschwert. Den Schal fest um den Hals gewickelt, die Hände im Rücken verschränkt, wanderte La Violette durch die Grande Andronne im Funzellicht der grünen Laternen. Vor der gewaltigen Glycinie mit dem manstigen Stamm blieb er abrupt stehen. Er lief um das Haus herum und musterte das reich verzierte Portal des Hauses Gobert. Sollte er klingeln? Nein. Diese arrogante Behinderte in ihrem Rollstuhl würde er erst in Angriff nehmen, wenn er mit irgendeinem Fallstrick aufwachen konnte. Stattdessen beschloss er, sich jeden einzelnen ihrer Bekannten vorzuknöpfen. Mann Gottes, was soll ich Ihnen sagen? Sie schneiden hier rein und fragen mich nach sonst wem. Nach Gilbert Valory, Madame Jean-Belief. Meinetwegen. Aber woher soll ich Sie kennen? Hä? Woher? Hast du den Namen schon mal gehört, Vincent? Noch nie, nein. Immerhin sind Sie eine Jugendfreundin von Madame Gobert. Und es deutet alles darauf hin, dass ihr diese Gilbert bekannt war. Das hat sie Ihnen gesagt? Nicht direkt. Ich wette, Sie alle wissen, um wen es sich handelt. Na, dann wetten Sie, Mann, mein Bester. Wetten Sie. Madame Rosa Chamboli bat ihren Ehemann, den Kommissar zur Tür zu begleiten. Hören Sie, wenn Sie mir eine Zigarette geben, sage ich Ihnen... Schon hatte La Violette sein Maschinchen zur Hand und drehte eine auf Teufel komm raus. Er hielt sie Vincent zum Andecken hin und der steckte sie sich in den Mund. Sie ist ein Mädchen von da oben. Von wo oben? Ich weiß nicht. Von da oben halt. Tun Sie mit der Sprache. Rosa! Rosa! Jeden Morgen ließ sich La Violette von den Gendarmen, die emsig die langwierigen Überprüfungen durchführten, auf den neuesten Stand bringen. Danach bummelte er durchs Städtchen, bis ihm der Zufall zu Hilfe kam. Seine Schritte hatten ihn vor das Schaufenster einer Druckerei gelenkt. In ihm waren Muster aus alten Zeiten ausgelegt. Briefköpfe, Prospekte, Plakate, Broschüren, 2 Dutzend Visitenkarten, die mit Nadeln an ein Brett gesteckt waren. darunter auch ein längliches Pappschildchen mit abgerundeten Ecken und zart vergoldeter Schnittkante. Unter einem Vergissmeinnichtsträußchen war irgendein Name gedruckt. Wissen Sie zufällig, ich habe bemerkt, dass Sie dieses Kartenmuster im Schaufenster ausgestellt haben. Sehen Sie das gleiche wie dieses hier? Ja, stimmt. Sie haben recht. Aber das ist uralt. Sowas war vor dem Krieg Mode, so um 38, 39. Was für junge Mädchen. Und sagen Sie, kann man herausfinden, ob zu dieser Zeit eine gewisse Gilberte Valory? Wir Drucker, wir haben ein unfehlbares Gedächtnis. Die Revision. Ein Probedruck vom Druckstock mit Datum versehen und auf einen Eisendraht gespießt. Am Monatsende schnürt man sie zu einem Päckchen zusammen und schreibt Monat und Jahr darauf. Mein Archiv geht 50 Jahre zurück. Das wirft man nicht weg. Der Drucker verschwand für ein paar Minuten in den Tiefen seiner Werkstatt und kehrte schließlich mit zwei verschnürten Packen zurück. Na, dann wollen wir mal sehen. Aber damals wurde diese Art Karte in jeder Druckerei gemacht. Ja, Ihre Chancen, bei mir zu finden, was Sie suchen, stehen 1 zu 1000. Wie in der Lotterie. Und La Violette gewann. Am 22. Dezember 1938 hatte eine Gilberte Valory 100 Karten mit Vergissmeinnicht-Motiv in Auftrag gegeben. Auf einem aus einem Schulheft gerissenen Blatt karierten Papiers, auf dem fein säuberlich mit violetter Tinte geschrieben ihr Name stand. 100 Karten, von denen nun 28 Jahre später zwei Exemplare wieder aufgetaucht waren, geheftet an zwei junge Frauen, die einem Verbrechen zum Opfer gefallen waren. Aber dann müssen Sie sie kennen. Sie oder Ihr Vater, Sie müssen dieses Mädchen gesehen haben. Sie müssen wissen, wer sie war. Wer sie war? Gilberte Valory? Oder wissen Sie es? Und haben irgendeinen Grund, es zu verschweigen? Also hören Sie, überlegen Sie doch mal. Hier die Revision. 250 Karten allein im Dezember 1938. 250 Personen sind damals durch diese Tür gekommen. Und das vor fast 30 Jahren. La Violette rechnete. 1938 war Madame Gobert 18 Jahre alt gewesen. Rosa 17. Ihre Cousine Evangeline aus Ribier 6. Die beiden Fräulein Romans 18 und 20. Dr. Gagnon 17, der Notar fast 15. Alle hatten sie behauptet, Gilberte Valory nicht zu kennen. Dabei hatte sie 1938 Visitenkarten bestellt. Visitenkarten für junge Mädchen. Also war sie damals, ein paar Jahre hin oder her, im gleichen Alter wie diese widerspenstigen Zeugen. War sie tot? War sie noch im Leben? Jedenfalls war es unnötig, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen. Ihre Spur verlief in und um Sisteron. Und La Violette besuchte weiter die Bekannten von Madame Gobert. Sie werden es mir verzeihen, wenn ich Sie zwischen Tür und Angel empfange, Herr Kommissar. Ich habe Bereitschaftsdienst. Zumal Sie meinen Kollegen ja bereits erklärt haben, Gilberte Valory nicht zu kennen, Dr. Gagnon. Aber dafür kenne ich Sie. Es stört Sie doch hoffentlich nicht, wenn ich rauche? Keineswegs. Aber Sie stört es. Sie sollten besser damit aufhören. Wo sind Sie ihr begegnet? Vor der Druckerei Bourrelier. Sie kam, um sich 100 Visitenkarten zu bestellen. Schauen Sie. Das hat sie mir anvertraut. Dr. Gagnon starrte auf das aus dem Schulheft herausgerissene Blatt, als verspreche er sich davon die Lösung eines Rätsels. La Violette betrachtete unterdessen die Bilder und Fotos an der Wand, ein paar aquarellierte Landschaften. Man möchte meinen, Sie sehen ein Gespenst. Das Ihre, wenn Sie weiterhin diesen schauderhaften Tabak rauchen. Sie haben recht, wenn Sie skeptisch sind. Zwar habe ich Sie wirklich getroffen, aber das war 1938, an einem Novembertag wie heute. Sie mag damals 17, 18 gewesen sein? Wie Sie damals auch. Aber eins ist seltsam. So sehr ich mir das Hirn zermartere, ich kann mir Gilberte nicht im heutigen Alter von Madame Gobert vorstellen oder in Madame Chambolifs Alter. Sie haben eine seltsame Art, Ihre Ermittlungen zu führen. Die Gendarmen haben einfach präzise Fragen gestellt. Gut, dann präzise Fragen. Weshalb ist Madame Gobert gelähmt? Wer ist oder war Gilbert Valory? Wenn nötig, bringe ich Steine zum Sprechen. Dauert nur länger. Malen Sie übrigens, Doktor? Wie kommen Sie darauf? Die Aquarelle da an der Wand. Früher einmal, ja. Aber das ist lange her. Sie brauchen nicht lange zu suchen, hatte Evangeline ihm gesagt. Ich habe die schönste Haustür in Ribier. Und tatsächlich, die vermeintlich herbe, die vermeintlich strenge Cousine von Madame Gobert wohnte nicht nur hinter einer der schönsten Türen. Sie empfing den Kommissar mit einem Lächeln, herzlicher als es die Höflichkeit gegenüber einem Ermittlungsbeamten gebot. Wie nett von Ihnen, mich zu Hause zu besuchen. La Violette kam nicht umhin zu bemerken, dass die dreifache Witwe ihn prüfte, wie ein Suppenhuhn am Markt stand. Nicht nur, dass sie seinen Lebensweg abzuschätzen versuchte, La Violette hatte das Gefühl, sie liebäugele bereits mit seinem Testament. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Mar? Es ist angenehm, wenigstens ab und zu bei der Arbeit auf jemand so gastfreundlichen zu treffen. Dabei ist Ihnen eigentlich klar, dass ich jeden Abend mit dem Moped nach Sisteron fahre, nachdem die Nacht längst angebrochen ist? Ich finde, Sie sind sehr tapfer. Vielleicht tapfer genug, um mir zu erzählen, wer diese Gilbert Valory ist? Sie interessieren sich ganz schön für dieses Mädchen. Von wegen Mädchen. Sie müsste heute so um die 50 sein. Im letzten Sommer bei ihrer hochmütigen Cousine war diese Frau La Violette als unscheinbare Puppe erschienen. Jetzt entdeckte er eine Art glänzenden, schwarzen, aber gefährlichen Schmetterling. Und dennoch war La Violette von dieser Gefahr fasziniert. Ich würde Sie gern mal zum Abendessen einladen, aber mit diesen ewigen Fahrten. Ja, also dann. Warten Sie. Ich will Sie nicht ganz mit leeren Händen gehen lassen. Sie wollen wissen, warum Rogeren gelähmt ist? Es steckt eine Affäre dahinter. Jedenfalls hat mein Vater, Ihr Onkel, es einmal so geschildert, als er sich mit meiner Mutter darüber unterhielt. Nicht in meiner Gegenwart, Gott behüte. Ich habe es zufällig mit angehört. Es ist 1947 passiert. Ich war 15. Sie lag 4 Tage im Koma, zwischen Leben und Tod. Wenn Sie mal wiederkommen, wer weiß, Herr Kommissar, vielleicht werde ich mich noch an etwas anderes erinnern. An Gilbert Valory? Da kann ich Ihnen nicht helfen. Aber ich kann Ihnen sagen, alle wissen Sie Bescheid. Alle. Am Nachmittag, La Violette kam gerade durch das alte Stadttor, um in den neueren Teil Sisterons hinaufzusteigen, als er eine forsche kleine Barockmelodie vernahm. Er konnte nicht anders, er musste ihr nachgehen. War das Scarlatti, was du da eben gespielt hast? Nein, nein, das war von Tartini. Das ist die Geige vom kleinen Tornatoa. Gestern Nachmittag habe ich den Stimmstock neu geleimt. War bestimmt das erste und letzte Mal, dass die einen Tartini spielen durfte. Du bist ja ein seltsamer Schreiner. Du bist ein seltsamer Bulle. Du bist doch der Bulle, ne? Beide lachten. Vor ihnen hing neben dem Werkzeugbrett ein altmodischer, teilweise blinder Spiegel mit einem Gipsrahmen, unter den überall Postkarten geklemmt waren. Urlaubsgrüße von Freimaurerbrüdern. La Violette blieb das Lachen im Halse stecken, als er zwischen ihnen ein altes Foto entdeckte. Da, Madame Gobert. Ja, das ist Rogerin. Das war Rogerin. Wenn du sie gekannt hättest, in kurzen Hosen. Und das damals, 1938. Da musste man schon ganz schön Mumm haben. Und den hatte sie. Aber sie ließ sich nicht wie jedem X-Beliebigen ein. Und ich war ein X-Beliebiger. Das Foto ist alles, was ich von ihr bekommen konnte. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Langsam glaube ich, dass der Mörder sie umbringt, weil sie Madame Gauberts Beine sind. Ihre Beine? Naja, an allem ist diese verdammte Glycinie schuld. Dieses Ungeheuer, das jeden noch so kalten Winter überlebt. Die Glycinie? Sie ist zwar außergewöhnlich groß, aber... Das war Juni damals. Eine glühende Hitze. Ich schlief bei offenem Fenster, aber die Luft war vollgesogen vom Duft dieser verdammten Glycinie. Mein Ältester war 2 Monate alt. Das heißt, es war 47. Ja, 47. Meine Frau war gerade aufgestanden, um den Jungen zu stillen, als der Schuss fiel. Ich bin sofort nach unten, wie ein Reflex. Zuerst sah ich den alten Gaubert, Armand Rogerins Mann, wie er ins Haus stürzte, ein Gewehr in der Hand. Dann treffe ich auf Cadet Lombard, der blutend an einer Mauer steht. An dem Augenblick knallt ein 2. Schuss. Und da kamen schon die ersten Gendarmen und Dr. Dutilleux. Der Vorgänger von Dr. Gagnon? Ja, sie bringen Rogerin ins Krankenhaus. Sie liegt auf der Trage, ihre Blöße gerade so verhüllt mit einem Laken, das auch schon ganz durchgeblutet ist. Cadet Lombard wird weggeschleppt. Und Armand Gaubert? Wir haben ihn auf der Terrasse gefunden, das Gewehr zwischen die Knie geklemmt. Sein Kopf war nur noch eine Schale, der halbe Schädel weg. Aber die Glycinie? Er war von einer Reise zurückgekommen, einen Tag eher als vorgesehen. Er schenkt sich ein Pastis ein und setzt sich auf seine Terrasse. Da sieht er, dass die Zweige der Glycinie wackeln, obwohl gar kein Wind geht. Und als er sich über das Geländer beugt, er war 20 Jahre älter als sie. Was war ihre Mutter damals stolz gewesen, dass durch die Hochzeit die beiden größten Vermögen der Gegend zusammenkamen? Und der Mann, mit dem sie zu Gange gewesen war? War Cadet Lombard, ja. Dabei, er hat mir später mal gesagt, Rogerin wollte gar nicht. Er habe sie nur rumgekriegt, weil er ihr gedroht habe. Womit? Keine Ahnung. Wir werden es auch nicht mehr rauskriegen, denn Cadet Lombard ist tot. Krebs. Tja. Die ganze Zeit über hatte La Violette seinen Blick nicht von Rogerins Foto lösen können, das unter den vielen Postkarten fast verschwand. In Gedanken versunken zog er es ein Stück heraus, sodass ein anderer Teil des Bildes sichtbar wurde, auf den 2 junge Mädchen zum Vorschein kamen. Ihre Schwestern, wir sind beide schon tot. Als La Violette das Foto vollends herauszog, kam neben den 3 Schwestern, etwas abseits hinter einem Fahrrad stehend, ein 4. Mädchen zum Vorschein. Ein in sich gekehrtes Lächeln erhellte ihre Züge und ihre Gefährtinnen betrachtete sie wie von fern mit einem gewissen Abstand. Kann ich das Foto haben? Leihweise. Ungern. Wer verleiht schon gern seine Vergangenheit? Was wollen Sie denn hier oben, Kommissar? Ich bin mir sicher, dass hier ein Mosaiksteinchen zur Lösung unseres Falles herumliegt. Ein Mädchen von da oben, das hat der alte Vincent gesagt. Ich habe stundenlang die Karten studiert. Es bleibt nur ein Fleckchen übrig. Nämlich das hier. Theopol. Vor ihnen lag eine große Talmulde mit gelben, von der Trockenheit des Winterwindes verbrannten Stoppeln. Nach allen Seiten hin war sie von steilen Felsen begrenzt, die wie die Sitzreihen einer Arena aufstiegen. Und das Verrückteste ist, ich habe das Gefühl, das alles hier schon einmal gesehen zu haben. Am Ende der Mulde lag in einem dunklen Gewirr von Bäumen ein Hof. Dorthin lenkten die beiden Männer ihre Schritte. Den verrotteten Schildern nach scheint das Gelände seit Jahren zum Verkauf zu stehen. Sieht so aus. Sehen Sie den kleinen Friedhof da? Sie kämpften sich durchs Gestrüpp zwischen den wenigen Gräbern, bis La Violette plötzlich stehen blieb. Hab ich's doch gewusst. Vio, sehen Sie doch. Antoine Valory, 15.10.1900 bis 23.06.1944. Barbe Valory, geborene Bernard, 3.7.1902 bis 23.06.1944. Gilbert Valory, 19.09.1922 bis 23.06.1944. Kommissar Laviolette? Simon, was machen Sie denn hier? Ich hatte Ihnen doch gesagt... Ich bin 20 Jahre alt und bei vollem Verstand, Herr Kommissar. Und Gott steht hinter Ihnen, ich weiß. Trotzdem ist es Selbstmord. Einen braunen Umschlag in der Hand trat Laviolette ins Haus. Als er vor Madame Gobert stand, erschien sie ihm nicht mehr ganz so hochmütig wie sonst, aber immer noch genauso herrisch. Ich habe mir lange Zeit gelassen, bevor ich gekommen bin, denn ich wollte sicher gehen, dass die Fronten zwischen uns geklärt sind. Ich bin gespannt. Auf das hier? Laviolette fischte eine Fotografie aus dem Umschlag und hielt sie Rogerin vors Gesicht. Theopol, Gilbert, Theopol, gehen Sie, bitte. Oh nein, das wäre zu einfach. Gehen Sie, das ist mein Haus. Sie haben behauptet, Gilbert Valory nicht zu kennen. Aber gerade eben haben Sie Ihren Namen ausgesprochen. Sie haben sie auf dem Foto erkannt. Gehen Sie. Ich werde es Ihnen hier lassen. Sie werden es sich nicht verkneifen können, von Zeit zu Zeit einen Blick darauf zu werfen. Sie kennen den Mörder. Und Sie wissen, warum er Ihre Pflegerinnen umbringt. Ich werde versuchen, es ohne Ihre Hilfe herauszubekommen, aber ich schwöre Ihnen, wenn in der Zwischenzeit Simon etwas zustößt, dann werde ich Sie wegen unterlassener Hilfeleistung gegenüber einer Person in Lebensgefahr anklagen lassen. Denn sie ist in Lebensgefahr und Sie wissen es. Und Sie wissen, warum. In der Kanzlei war es düster. Draußen war der Himmel schwarz und in der Gasse pfiff der Wind durch die Stromleitungen. Maître Tournatoire betrachtete zerknirscht das Foto, das Laviolette auf die Schreibunterlage gelegt hatte. Es war eine Vergrößerung eines Plakatfetzens, den er auf der Tür von Theopol gefunden hatte. Das Tournatoire vom Namen des Notars war deutlich zu erkennen. Maître, es war Ihre Kanzlei, die sich um den Verkauf von Theopol gekümmert hat. Folglich wussten Sie, dass der Besitz der Familie Valory gehört. Mein Vater kümmerte sich um den Fall Valory, nicht ich. Damals. Sie haben Akten, die den Verkauf beurkunden. Sehen Sie nach. Sie wissen genau, dass soweit zurückliegende Fälle inzwischen verjährt sind. Sicher. Nur der Mörder scheint es nicht zu wissen. Mit einem Seufzer erhob sich der Notar, um die Akten zu holen. Sie enthielten drei Verkaufsurkunden für ein Haus mit einem Café in Mison, ein Waldstück in Abreau und 200 Hektar Land gehörig zum Hof Theopol. Und eine Vollmacht. Ich, der Unterzeichnete Pierre Valory, geboren am 13. August 1928, bevollmächtige Maître Alphonse Tournatoire und so weiter. Sehr geehrter Herr Notar, morgen werde ich meine Gelübde ablegen. Vor diesem feierlichen Augenblick möchte ich Ihnen, was meinen Besitz angeht, meine Anweisungen wiederholen. Pierre Valory vererbte seinen gesamten Besitz seinem Orden. Er ist ins Kloster gegangen? Ja. In welches? Die Grande Chartreuse. Wissen Sie, ob er noch am Leben ist? Sonst hätte es eine Reihe von Formalitäten zu erledigen gegeben, woran ich beteiligt gewesen wäre. Dann werde ich ihn fragen. Danach, was sich in Theopol abgespielt hat damals. Am 23. Juni 1944. Ein Chartreusermönch ist für die Welt gestorben. Er hat nur noch eine geheime Identität, Laviolette. Auch dieser Pierre Valory ist der Gerichtsbarkeit unterworfen. Aber dazu müssen wir ihn erst einmal finden. In der Grande Chartreuse. Vergessen Sie nicht, dass er in seiner Anonymität eingehüllt ist wie in ein Leichentuch. Wenn er nicht ausdrücklich zustimmt, werden wir die Identität von 40 Chartreusern aufdecken müssen, um ihn zu finden. Doch der Mönch gab sich zu erkennen und willigte ein, sich vernehmen zu lassen. Mit einem Hubschrauber wurde Laviolette trotz dichten Schneetreibens in das Kloster Grande Chartreuse in der Nähe von Grenoble gebracht. Es begann am Morgen des 22. Juni. Drei Lastwagen mit deutschen Soldaten kamen ins Tal. Sie sperrten die Straße. Sie hatten Hunde dabei. Sie suchten die Marquisars. Den ganzen Morgen hörte man es schießen. Mittags kam mein Vater nach Hause. Meine Schwester und ich saßen am Tisch. Ihre Schwester Gilbert Valory? Ja. Meine Mutter verteilte die Suppe und zitterte dabei ununterbrochen. Ich höre heute noch die Kelle gegen die Schüssel schlagen. Sie sagte zu meinem Vater, hörst du, es ist entsetzlich. Und er antwortete, mein Vater, antwortete ich. Ich habe sie verraten. Wie bitte? Er sagte, ich weiß, ich habe sie verraten. Verzeihen Sie, dass Sie das meinetwegen wiederholen mussten. Ich bin hier, um es unentwegt zu wiederholen. Um seiner Seele willen bin ich hier. Meine Mutter stand da wie versteinert. Dann fing sie an zu schreien und er erwiderte, ja, ich habe es getan, ich habe es getan. Ich hatte es satt, immer mit ihnen teilen zu müssen. Die Hälfte meiner Schafe, die Hälfte von meinem Weizen. Jetzt ist Schluss. Als es hell wurde, hörten wir Schritte draußen. Sie waren zu dritt, ganz in Schwarz. Sie gaben eine Gewehrsalve ab. Mein Vater schlug hin. Meine Mutter schrie. Sie zerrten sie in die Eingangshalle und legten ihr ein Seil um den Hals. Ich krallte mich in ihre Regenmäntel. Sie schleuderten mich an die Wand. Einer von ihnen sagte, nein, die doch nicht. Ein anderer sagte, doch, das Mädchen auch, das ist ein Haus von Verrätern. Werft sie runter. Aber selbst zu zweit schafften sie es nicht, sie über die Schwelle der Heuluke zu stoßen. Gilbert war stark. Sie wehrte sich. Schließlich packte der Dritte seine Maschinenpistole am Lauf und verpasste ihr einen Schlag zwischen die Schulterblätter. Ich sehe noch diese schwarze Gestalt vor mir, wie sie sich aufrichtet. Riesengroß. Und ich höre noch den Schrei meiner Schwester, als sie fiel. Einer der Männer zeigte auf mich. Der Anführer zögerte einen Moment, dann schüttelte er den Kopf. Sie hatten Mützen übergezogen, die nur die Augen freiließen. Und sie hatten gewachste, bis an die Knöchel reichende Regenmäntel an, wie sie Briefträger tragen. Ich habe niemanden erkannt. Zu dieser Zeit, es muss jemanden gegeben haben, der ihre Schwester liebte und den sie liebte. Er kam eine halbe Stunde später. Die Mörder waren schon weg. Er kam zu spät. Jetzt ist dieser Mann selbst zum Mörder geworden. Und ich muss Sie fragen. Nein. La Violette hielt inne. Wie wenn ein Vorhang der Länge nach zerreißt, hatte ihm sein Gedächtnis den Schlüssel des Rätsels enthüllt. Der wirkliche Anblick des Tals von Theopol, wie es an jenem Nachmittag vor ihm gelegen hatte, und daneben das Bild, auf dem ihm diese Landschaft zum ersten Mal begegnet war. Und La Violette wusste auch wo. Warten Sie, ich werde den Namen nennen und Sie nicken nur mit dem Kopf, wenn es der richtige ist. La Violette nannte den Namen. Kaum merklich senkte der Kartäusermönch den Kopf. Der Hubschrauber brachte den Kommissar zurück nach Sisteron. Starke Schneefälle hatten die Straßen unpassierbar gemacht. Überall leuchteten die Blaulichter der Polizeifahrzeuge. Der Verkehr stand. Sie sehen ja, was hier los ist. Alle sind im Einsatz. In 2 Stunden. 3 Unfälle auf 12 Kilometern. Was ich wissen will, ist er in seiner Wohnung. Was sollte ich machen? Ich hatte nicht mal mehr jemanden für die Gendarmerie, Kommissar. Seit dem Nachmittag hat ihn niemand mehr gesehen. Mit anderen Worten, er spaziert hier irgendwo frei rum. Ja. Lassen Sie uns fahren. Ach, Kommissar, Sie sehen doch, dass es friert. Dann gehe ich zu Fuß. Außer Atem kam La Violette beim Haus Gobert an. Er konnte nicht sagen, wie lange er für die 5 Kilometer gebraucht hatte. Als er an die Haustür pochte, öffnete ihm Simon. Gott sei Dank. Seltsame Worte aus Ihrem Mund. La Violette ging an Simon vorbei. Als er die Tür zum Salon öffnete, bot sich ihm ein eigenartiges Bild. An einer festlich gedeckten Tafel saßen sie sich gegenüber, Madame Gobert und Dr. Gagnon. Steif und reglos. Wie Puppen aus Wachs. Gut, dass Sie kommen, Herr Kommissar. Was ist hier passiert? Der Wein, glaube ich. Sein Glas ist schon leer. Dabei wollte ich ein Missverständnis ausräumen. Madame Gobert, ich bitte Sie... Ich dachte, er habe die beiden Mädchen umgebracht. Dr. Gagnon? An diesem Tag. Wir waren nicht da, als die Deutschen kamen. Meine Schwester war gerade mit Verpflegung hinauf. Die SS-Männer haben auf ihre Leiche gepisst. Jemand sagte, der alte Valory. Cadet Lombard und Simon kamen mit nach Theopol. Sie haben Antoine Valory erschossen und seine Frau aufgehängt. Dann, ich zeigte auf Gilbert. Nein, nicht im Rausch der Rache. Nicht wegen meiner Schwester. Und nicht wegen der SS. Aber weshalb dann? Weil sie etwas hatte, was ich nicht bekam. Dr. Gagnon. Sie haben ihn geliebt? Ich habe ihn geliebt. Rogerin Gobert's Kopf kippte ein wenig zur Seite. Nur ein paar Zentimeter. Als Viot erschien, blieb er wie angewurzelt stehen. Alle beide vergiftet. Die Speisen sind nicht angerührt. Aber hier in der Flasche nur noch ein kleiner Rest. Ein Gift, das einen lähmt und dadurch aufrecht hält. Die sitzen da wie zwei Tischgenossen aus Stein, die Gesichter entspannt. Weil sie wussten, was sie taten. Zumindest einer von ihnen. Dr. Gagnon als Doppelmörder aus Rache. La Violette stellte sich vor den toten Arzt und betrachtete ihn nachdenklich. Sie haben einen Fehler gemacht, Dr. Gagnon. Sie hätten das Aquarell von der Wand nehmen sollen, das in Ihrer Praxis über dem Sessel. Das Tal von Theopol. Ribier war so, wie La Violette sich vorgestellt hatte. Es rauchte unter dem schwarzen Himmel aus all seinen stattlichen Häusern. Der Marktplatz war schon geräumt, die Gehwege mit Schaufel und Reisigbesen freigekehrt. Hinter der angelehnten Tür lud der Flur der Cousine zum Besuch ein, geschwängert von dem Duft von Honig, Marmelade und starkem Kaffee, was das Überbringen schlimmer Neuigkeiten nicht gerade einfacher machte. Evangeline? Sind Sie da, Evangeline? Es ist wegen Ihrer Cousine. Ich habe leider eine traurige Nachricht für Sie. Evangeline! An einem Haken hinter einer schmalen Tür bewegte sich etwas im Luftzug. Ein Regenmantel, wie ihn Briefträger trugen, nachlässig an der Kapuze aufgehängt. Wenn er ihr schon Kummer bereiten musste, konnte er nicht trotzdem versuchen, sie zum Lachen zu bringen? Ohne zu zögern, schlüpfte La Violette hinein. Die Kapuze halb über die Augen tappte er durch den Flur des Hauses bis hinaus auf den Hof. Guten Morgen, Madame. Evangeline, ich bin's doch. La Violette ist doch nur ein Spaß. Sie haben mir vielleicht einen Schrecken eingejagt. Ihr von Kälte und Anstrengung gerötetes Gesicht zeigte kein Lächeln. Sie atmete tief durch und schwang ihre Axt. Evangeline! La Violette hatte dem scharfen Eisen gerade noch ausweichen können, als es schon wieder durch die Luft schwang. Da knallte ein Schuss, gleich darauf noch ein zweiter. Die losgelassene Axt fiel zu Boden, wo er eben noch gestanden hatte. Kommissar! Mein Gott, alles in Ordnung? Die Axt hatte ihn nicht getroffen, aber etwas anderes, nicht weniger scharf und von nicht geringerer Wucht. Ich verliere mein ganzes Blut. Evangeline Picot, der Rettungswagen wird kaum rechtzeitig hier sein. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Es bleibt Ihnen kaum noch Zeit dafür. Das Glück war, dass Ihr zweiter Schuss Evangelines Unterarmarterie verletzt hat. Beim Anblick des vielen Blutes hat sie sofort den Kopf verloren. Als ich ihr einredete, dass sie nicht davonkommen würde, hat sie mir sofort geglaubt. Was uns ein Geständnis eingebracht hat. Nicht ganz legal zwar, aber... Sie sind gerade noch rechtzeitig aufgekreuzt, Vio. Als wir das mit dem Korken entdeckt hatten, haben wir sie gesucht. Jemand hatte sie Richtung Rebier wegfahren sehen. Wahrscheinlich hat er schon eine neue Spur, dachte ich. Eine neue Spur. Die Cousine wusste wahrscheinlich nicht, dass die ganz edlen Tropfen bei Rogerin mit einem Federkorkenzieher geöffnet werden. Die Federn schieben sich zwischen den Korken und den Flaschenhals und so vermeidet man, dass der Wein mit Korkrümeln in Berührung kommt. Pech für Evangeline. Ja. Mit jedem gewöhnlichen Korkenzieher wäre das Gewinde in das von ihr gebohrte Loch eingedrungen. Und wir hätten es niemals entdeckt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, verstehe ich auch jetzt nur die Hälfte der Geschichte. Gilbert Valories Vater hat die Maquisards an die Deutschen verraten. Und die haben die sie kriegen konnten, erschossen. Übrig geblieben sind nur Rogerin, Simon und Cadet Lombard. Zwei von ihnen, Simon und Cadet Lombard, sind schon gestorben. Übrig war jetzt nur noch Madame Gobert. Und an der, dachten Sie, wollte sich Dr. Gagnon jetzt nach so vielen Jahren rächen. Für den Mord an seiner geliebten Gilbert. Der Doktor hat weder die Nichte von Madame Gobert noch ihre Nachfolgerin noch Madame Gobert selbst umgebracht. Ich habe mich mit einer Beharrlichkeit geirrt, die einfach nur erschreckend ist. Das Aquarell von Theopol in der Praxis von Dr. Gagnon. Es steckte so voller Liebe, Vio. Ich habe mich in die Version vom kriminellen Trauerstück verstiegen. Und dabei handelt es sich um den banalsten aller Morde. Um ein Motiv, wie es abgegriffener nicht mehr geht. Viel Geld, immerhin. Ja, viel Geld. Und so ein dummes Hindernis. Eine kleine Nichte, die einen nicht an das Erbe lässt. Jeanne musste weg. Die harmlose und gutmütige Jeanne ist das einzige wirklich nützliche Opfer. Das andere diente einzig und allein zur Bestätigung meiner Interpretation der Visitenkarten. Sie sind nicht der Einzige, der den Doktor verdächtigt hat. Rogerin ist zu demselben Schluss gekommen wie Sie. Natürlich, das sollte sie ja auch. Die gute Cousine verließ sich darauf, dass Rogerin umso mehr glauben würde, dass Gagnon noch immer in das Gespenst Gilbert vernarrt war, als sie selbst niemals von ihm losgekommen ist. Eines Tages, das musste so kommen, würde sie ihn zu einem Gespräch einladen. Wenn auch nicht, um ihn umzubringen. Was Kommissar Laviolette begeistert davon, wie schön Evangelines falsche Fährten zusammenpassten, allerdings annimmt. Er durfte also nicht enttäuscht werden. Und der Clou, Vio, nach diesem letzten Doppelpack aus Mord und Selbstmord, würde es in Sisteron tatsächlich keine Morde mehr geben. La Violette verließ das Blumengeschäft mit einem in Zellophan gehüllten Blumenstrauß auf dem Arm. Er legte ihn auf den Beifahrersitz und nahm die Straße in Richtung Saint-Genier. Das Tal und Theopol waren im Schnee versunken. Ebenso wie Gilberts Grab. Er bückte sich, um seinen Strauß niederzulegen. Verzeih mir. Im Dezember bekommt man nur Rosen. Aber im Frühling werde ich dir deine Vergissmeinnicht bringen. Du wolltest nicht vergessen werden. Tod unter der Glycinie. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Pierre Magnan. Aus dem Französischen von Ute Bechberger und Cornelia Weinkauf. Hörspielbearbeitung Katrin Wenzel. Es sprachen Kommissar Laviolette, Peter Franke. Vio, Christian Körner. Evangeline, Leslie Malton. Rogerin Gobert, Donata Höffer. Mademoiselle Simon, Stephanie Kemmer. Kartäusermönch, Heinrich Giskes. In weiteren Rollen Gabriela Badura, Hans-Peter Bögel, Sascha X, Ernst Konarek, Rainer Philippi, Sebastian Schwab und Berthold Tötzke. Der Erzähler war Peter Fricke. Musik Max Nagel. Ton Christiana Schneggenburger. Schnitt Steffi Eisele. Regieassistenz Nicole Paulsen. Regie Beatrix Ackers. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.